Die Herakliden von Euripides, übersetzt von Friedrich Heinrich Bothe. Personen: Iolaos oder Ioleos, Demophon, Alkmene, Makaria, Eurystheus, Kopreus, ein Herold, ein Bote, eine Sklavin, der Chor, Bürger von Athen. Die Szene ist zu Athen. Iolaos, umher Tempel, wo man die Söhne des Herakles erblickt. Längst hab ich dies in meiner Seele wohl erkannt, für andere Menschen lebet der gerechte Mann, doch wes Gemüt nur eignen Vorteil stets begehrt, der ist in dem Staat unnütz, ein ungetreuer Freund und nur sich selbst ersprießlich. Hiernach handlich auch. Er liebend teilt ich und dem Anverwandten hold, da Argos eine ruhige Heimat mir bot, viel Not ich einziger mit Herakles, als er hier bei uns verweilt. Itzt aber, da er den Olymp bewohnet, sammle ich unter meine Fittige des Helden Kinder, selbst ein Hülfsbedürftiger. Denn als ihr Vater von der Erd entrücket ward, da wollt Eurystheus töten das gesamte Haus. Ich aber floh ihn und verlor mein Vaterland, das Leben rettend. Also irrten wir darauf von Stadt zu Stadt vertrieben und unstät umher, denn zu den anderen Leiden wollt auch jener noch Schmach bringen auf das heraklidische Geschlecht, in welchem Land uns eine Zuflucht nur erscheint, da fodern uns Herolde, da vertreibt er uns, androhend, kein verächtlicher Freund oder Feind wird Argos Land sein und er selbst der Mächtige. Die Griechen aber, welche schwach mich selber sehn, sie aber, auf die Söhne des Herakles deutend, klein und von des Vaters Schutz entblößt, entfernen stets uns, fürchtend den Gewaltigern. Und also flieh ich mit dem flüchtigen Geschlecht des Helden, bin unglücklich mit Unglücklichen und will sie nicht verraten, daß man spottete. Schaut, nun nicht mehr der Vater bei den Kindern lebt, hilft Iolaos ihnen, der Verwandte, nicht. So jeder Zuflucht bei den Danaern beraubt, entflohen wir ins marathonische Gefild und sitzen an Altären flehend hier, ob uns die Götter retten, denn bewohnt wird dieses Land, sagt man, von Theseus Zwillingssöhnen, die durchs Los ihr Erbe teilten, von Pandions Heldenstamm und uns verbrüdert. Drum geschah es, daß hieher zur herrlichen Athenerstadt wir wanderten. Zwei Alte führen den vertriebnen Haufen an. Ich diese Söhne, deren Wohl mein Trachten ist. Alkmene aber rettete die weiblichen Sprössling in jenen Tempel, mit der treuen Brust sie schirmend, denn die zarten Jungfrauen dürfen nicht im Volksgewühle seufzend am Altare stehen. Doch Hylos mit den Brüdern, die herangereift, sucht eine Feste, die uns einst aufnehmen kann, wenn uns von diesen Fluren auch Gewalt vertreibt. O Kinder, Kinder, hierher, mein Gewand ergreift. Ich seh Eurystheus Herold, hier auch ist er schon, Er schreitet wider uns heran, der uns verfolgt, der rings auf Erden aller Zuflucht uns beraubt. Kopreus nähert sich. O Abscheu, kämst du um, und wer dich hergesandt? Wie vieles Unheil hat der Kinder wackerem Erzeuger auch schon dieser Mund verkündiget. Kopreus, du träumest wohl von einem schönen Ruhesitz und einer Bundsgenossenstadt, du Törichter, niemand ist traun, der diese deine klägliche Ohnmacht erköre für Eurystheus Freundesbund. Auf, was verzeuchst du? Fort gen Argos sollst du mir heimwandern, wo die Steinigung dein hart zum Lohn. Iolaos, mitnichten, denn des Gottes Altar gibt mir Schutz und dieses Land, das Freie, dem wir zugeflohn. Kopreus, so willst du denn aufs Neue diese Hand bemühen? Iolaos, nie führst du mich und diese mit Gewalt hinweg. Kopreus, du wirst's erfahren, hast dir übel prophezeit. Iolaos, nein, das geschieht, solang ich lebe, nimmermehr. Kopreus, hinweg, ich führe diese, wenn du's auch verwehrst, fort zum Eurystheus, dem du sie entrissen hast. Iolaos ruft, o, die ihr seit uralter Zeit Athen bewohnt, zu Hülfe, Zeus Schutz, haben fremd hier angefleht, und man vertreibt sie, unsere Zweige sind entweiht, die Stadt geschändet und entehrt die himmlischen. Der Chor eilt herbei, Heda, was ist das? Welch Geschrei schallt vom Altar herüber, welche Freveltat wird hier verübt? Iolaos, sehet den schwachen Greis zur Erd hingestreckt, o ich Unseliger! Der Chor, wer warf dich also auf den Grund, Unglücklicher? Iolaos, der hier, o Bürger, deine Götter höhnend, zeucht er mich gewaltsam von Kronions Heiligtum. Der Chor, der? Von woher, Greis, warst du zum vierstädtigten, vereinten Volk gezogen? Kamt von jenseit in gerudertem Meerschiff ihr her, Euböas Küsten entsegelt? Iolaos, nicht Insulaner sind wir, Fremdling von Athen, nein, von Mykene kamen wir, gen Attika. Der Chor, sage den Namen, Greis, welchen du trägest im Argivervolke. Iolaos, Herakles Waffenträger kennet ihr vielleicht, Iolaos, denn der Name blieb nicht unberühmt. Der Chor, ich hab ihn schon vernommen, aber die in den Armen du trägest, die Kleinen da, sage mir, wes sie sind. Iolaos, Herakles Söhne sind sie, o ihr Fremdlinge, sie kommen zu euch flehend und zu eurer Stadt. Der Chor, und welch großes Werk wollen von unserer Stadt sie erlangen, sprich. Iolaos, nicht überantwort eure Stadt uns dem, der uns von euren Göttern fort gen Argos reißen will, auf Kopreus deutend. Kopreus, das wird dir doch nichts frommen, wie da deine Herrn, in deren Hand du stehest, finden wird man dich. Der Chor zu Kopreus, Freund, schone dieser Flehenden und führe nicht von göttlichen Altären mit Gewalt sie hinweg, denn nicht duldet die Freveltat Göttin Gerechtigkeit. Kopreus, so send aus deinem Land Eurystheus Sklaven heim, dann heb ich nimmer meine Hand auf wider sie. Der Chor, Gottlos ist es, wenn unsere Stadt hinweg flehende Pilger treibt. Kopreus. Doch schön ist's auch, von bösen Händeln frei zu sein und gutem Rat zu folgen, der stets besser führt. Der Chor. Sagt dieses Landes Herrschern das und tu so dann also, doch von Altären zeuch du mit Gewalt Fremdlinge nicht fort, sondern eher ein freies Volk. Kopreus, und wer gebeut denn eurem Land und dieser Stadt? Der Chor, der Sohn des edelmüt'gen Theseus, Demophon. Kopreus, so will ich zu ihm gehen, dass er diesen Streit entscheide, alles andere ist doch leer Geschwätz. Der Chor, da eilt er selber schon herbei und Akamas, sein Bruder, zu vernehmen, was du sagen wirst. Demophon und Akamas treten auf, die vorigen. Demophon zu dem Chor. Ihr Greise, seid den Jüngeren vorangeeilt, da von des Zeus Altare dies Geschrei erscholl. So sagt denn, was versammelte die Männer hier? Der Chor. Dies sind Herakles Kinder, die um Hülfe flehen, des Zeus Altar umringend, wie du siehst, o Fürst, und ihres Vaters treuer Freund Iolaos. Demophon, bedurfte Notrufs solcherlei Begebenheit. Der Chor, gewaltsam wollte dieser, auf Kopreus zeigend, vom Altare sie fortführen, schreiend, und aufs Knie hin stürzet er den Greis, das mich zu Tränen zwang das Mitgefühl. Demophon. Die Kleider trägt er freilich nach Helenenart, sonst aber ist Barbarenfrevel, was er tat. Zu Kopreus, dir ziemt es, uns zu sagen, und verziehe nicht, von welches Landes Grenzen du hierher gelangt. Kopreus, von Argos bin ich, weil du das vernehmen willst, und sagen will ich, wer mir herzugehen gebot. Mein Fürst Eurystheus sendet von Mykene mich, die ihm zu bringen. Was ich sagen will, o Freund, und tun, das heißt mich alles die Gerechtigkeit, denn selber ein Argiver will argivische Flüchtling ich heim nur führen in ihr Vaterland, wo das Gesetz Tod ausgesprochen über sie. Gerecht ist's aber, dass wir, Argos freies Volk, auch unser Recht selbst üben und durch unsere Hand. Sie flohen schon zu manchem andern Herd hinweg, ich aber folgte warnend, wie ich itzo tat, und keiner hat sich selber sein Unglück gewählt. Dich sahen sie wahrlich nun für einen Toren an, daß sie zu dir entwischen, dich in drohende Gefahr zu stürzen. Ob's geschehen wird, weiß ich nicht, denn für verständig halten sie dich nimmermehr, daß du allein von Griechenlands gesamtem Volk unsinniger Verbrecher dich erbarmen sollst. Bedenke selber, wenn du sie aufnimmst ins Land oder sie uns überlieferst, was gewinnest du? Gibst du Gehör uns, harret dein Fürst der Gewinn, dass du Eurystheus ganze Macht und Argos Heer des Mächtigen zu deinem Reiche fügen wirst. Wenn aber durch ihr Jammern und durch ihr Geschwätz du dich erweichen lässest, wird das Schwert den Streit entscheiden, denn das wähne nicht, daß unsere Stadt die Sache schlichtet ohne den Chalybier. Was wirst du dann wohl sagen? Welcher Flur beraubt erklärst du dem tyrrhentischen Argos den Krieg? Wer ist der Bundsgenosse, den du schützen willst? Wem willst du dein Volk opfern? Glaub mir, bösen Ruf erlangst du bei den Bürgern, wenn um einen Greis, der schon im Grabe stehet und nichts ist, und um die Knaben hier in solchen Abgrund du versinkst. Du sagst, das Beste ist Hoffnung, aber diese wird dir nicht genug sein in der gegenwärtigen Bedrängnis. Übel werden auch erwachsen sie mit Argos Streit beginnen, wenn dir etwa das Mut macht, und unterdessen läuft viel Zeit dahin, die euch Verderben bringet. Darum folge mir, ich will von dir nichts, lass mir nur das Meinige, und du erwirbst Mykene. Tu nicht, wie ihr schon oftmals getan habt, dass du Gunst der Besseren verachtest und die Schlechtern dir zu Freunden wählst. Demophon. Wer möcht ein Urteil fällen und wer spräche recht, bevor er beide Streitende sorgsam gehört? Iolaos, o König, das ist jener Vorzug deines Reichs. Zu reden wie zu hören steht dem Manne frei, und niemand wird uns hier verstoßen wie zuvor. Mit diesem Herold haben wir gar nichts gemein, da uns kein Band mit Argos mehr zusammenhält, das uns verurteilt und von seinen Grenzen trieb. Wie fordert er uns also als Mykenier uns, die er selber ihres Vaterlands beraubt? Fremdlinge sind wir, fliehen muß nicht Griechenlands gesamten Umkreis, wen Mykenes Volk vertrieb. Nein, Attika beschirmt ihn, daß nicht Argos scheut und nie Herakles Kinder von sich treiben wird. Kein Thrachis ist dies oder ein achäisches Städtlein, aus dem du diese wider Fug und Recht nur Argos rühmend, wie du auch jetzo getan, selbst von Altären treiben magst der Himmlischen. Denn darfst du solches und vollbringt dein Wort Athen, dann hauset hier nicht förder das einst freie Volk. Doch nein, ich kenne dieser Art und Wesen wohl. Sie stürben lieber, weil den Edelmütigen die Scham ein größeres Kleinod als das Leben ist. Euch, Bürger, genügt dies, denn gehässig ist ja auch zu großes Lob. Mir selber widerfuhr es oft, daß ich dem Mann erzürnte, der zu sehr mich pries. Du aber, der du König dieses Landes bist, vernimm, warum dir diese zu erretten ziemt. Peteus ist Pelops Sohn, und Peteus Tochter war Aethra, von dieser aber stammt dein Vater her, Theseus. Ich steige wieder zu den Ahnen auf, und Sohn Alkmens ist Herakles und des Zeus, sie aber Pelops Tochterkind. So stammet denn dein Vater und Herakles von Geschwistern ab, und du bist dieser Kinder Blutsfreund, Demophon. Doch außer der Verwandtschaft fordert anderes auch, dass du uns vergeltest, denn ich rühme mich mit Theseus und Herakles einst geschifft zu sein, dem Gürtel nach, der viele Tapfere verdarb. aus Hades Klüften führte deinen Vater gar Herakles, das bezeuget dir ganz Griechenland. Für solche Wohltat heischen diese nun zum Dank, dass du sie nicht verratest, nicht fortreißen sie, von deinen Göttern sitzen lassest mit Gewalt, denn dir vor allen bringt es Schmach in deinem Reich, wenn du die hilfsbedürftigen Verwandten, ach, blick auf sie, blicke sie an, dir so entreißen lässt. Nein, hör uns und empfahr den Kranz bei dieser Hand, bei diesem Kinne, sende nie schmachvoll hinweg die Herakliden, welche dir vertraueten. Sei du ihr Anverwandter, sei du ihnen Freund, sei Vater, Bruder, Herr der Armen, alles Traun, wer uns erwünschter, als in Argos Macht zu sein. Der Chor. Erbarme dich, o König, der Unglücklichen, das hoher Stand nichts wider das Geschick vermag, erkenn ich nun am klärsten, denn des edelsten Erzeugers Kinder leiden sie so unverdient. Demophon. Drei Gründe, wenn ich's überdenke, zwingen mich, Iolaos, zu beschirmen deine Fremdlinge. Vor allem zwinget Zeus mich, an des heiligem Altar du sitzest, mit der kleinen Freundeschar, dann Anverwandtschaft und des Vaters Großverdienst, um dass es seinen Kindern hier muß wohl ergehen. Zuletzt die Schande, die der Übel schlimmstes ist, denn ließ ich diesen Altar vergewaltigen von einem Fremden, hieße nicht die freie mehr Athen. Mykene fürchtend schien ich Schützlinge dahin zu geben. Schande des Erwürgens wert, o wärest du Beglückter dieser Flur genaht. Doch nun auch Alter zittre nicht, als dürfte man von diesem Altar reißen deine Schar und dich. Du geh gen Argos und Eurystheus wisse noch dies, hat an diese Fremdling irgend er ein Recht, soll er's erlangen, aber fort führst du sie nie. Kopreus. Nicht, wenn ich Recht hab und den Greis beschämen kann. Demophon. Wie wär es Recht zu kränken, Schutzbedürftige? Kopreus. So ist es mir nur Schande, was bekümmert's dich? Demophon. Mir wär es Schimpf, sie hinzugeben der Gewalt. Kopreus. Entfern aus deinem Reiche sie, dann sind sie mein. Demophon. Du willst die Gottheit überlisten, Törichter. Kopreus. Hieher, so scheint es, müssen Bösewichter fliehen. Demophon. Ein Zufluchtsort ist allen der Dämonensitz. Kopreus. So wird es nicht bedünken, die Mykenier. Demophon. Soll ich in meinem Lande nicht Gebieter sein? Kopreus. Beleidige nicht jene, wenn du weise bist. Demophon. Dass ich die Gottheit nicht entweiht, beleidigt euch? Kopreus. Ich will nicht, dass mit Argos du Krieg haben sollst. Demophon. Dasselbe wünsch ich, aber die verstoß ich nicht, auf die Herakliden deutend. Kopreus. Doch führ ich sie von hinnen, die mein eigen sind. Demophon. So kommst du schwerlich zu den Mykenäern heim. Kopreus. Davon belehrt mich augenblicklich ein Versuch, auf die Kinder zuspringend. Demophon, der ihm den Weg vertritt. Stracks sollst du heulen, wenn du diese mir berührst. Er will ihn mit dem Zepter schlagen. Der Chor. Nein, bei den Göttern, einen Herold schlage nicht. Demophon. Wenn dieser Herold keine Mäßigung gelernt? Der Chor. Zu dem Herolde. Geh du, und du, Fürst, rühre diesen Mann nicht an. Kopreus. Ich gehe schon, denn eines Menschen Arm ist schwach, doch wieder werd ich kommen mit viel ehernen Argiversperren. 10.000 Schildner sind's, die meiner harren, und Eurystheus, unser Herr, der selber anführt. An der Grenz Alkatoos steht er, erwartend, welche Botschaft kommen wird. Rasch, wann er hört von deinem Trotz, erscheint er dir und den Bürgern und dem Land und seiner Frucht. Denn sonder Nutzen hätten wir der Jünglinge so viel in Argos, wenn wir euch nicht züchtigten. Demophon, verdirb, es ist dein Argos mir nicht fürchterlich. Von hier sollst du gewaltsam und zu meiner Schmach die nimmer führen. Keiner mykenäischen Sklavin gebiet ich, sondern einer freien Stadt. Kopreus entfernt sich. Der Chor. Es ist Zeit, such Rat, eh ein Heer vordringt in die Fluren Athens, denn gewaltigen Krieg führt Argos stets. Jetzt aber gewiss wütender denn vor, denn es ist also ja der Herold Art. Zwiefach türmen sie dem Geschehenen zu. Was meinst du, wird kund er dem Könige tun, dass er Unrecht litt und im Augenblick schon fast in die ewige Nacht sank? Iolaos, kein schönres Erbteil weiß ich für die Kinder traun als dies, von edlen Vätern abgestammt zu sein und edle Frauen zu finden. Wer von Lust betört, mit Schlechten sich verbindet, den Mann rühm ich nicht, dass er der Wollust wegen Schmach den Kindern bringt, denn widrig Schicksal wäret ab ein edler Stamm, wenn niedrige verzweifeln. Wir auch finden jetzt im äußersten Verderben Freund und Blutsverwandt in diesen Männern, die allein im sämtlichen Hellenenland Flehenden Zuflucht verleihen. Reicht ihnen, Kinder, eurer Hand da, reicht auch ihr den Kindern sie und tretet zu den Freunden. O Kinder, heute habt ihr eure Freund erprobt. Drum, wann ihr einst in euer Stammland wiederkehrt und wieder eures Vaters Haus und Ehr erlangt, stets achtet als Erretter und als Freunde sie, und nimmer hebet wieder Attika den Speer. Nein, haltet dankbar diese für die teuerste von allen Städten. Ja, verehren müsst ihr sie, die solch ein Reich und alles der Pelasgervolk für euch zum Krieg zu reizen sich nicht scheueten, da arm und heimatlos ihr seid. Doch gaben sie euch nicht dahin, vertrieben euch, o Kinder, nicht. Auch will ich itze lebend und gestorben einst, wann ich zu Theseus komme, deine Tat, o Freund, mit großem Lob erheben, und er wird sich freuen, dass du wohl aufnahmst und beschirmtest das Geschlecht Herakles. Schön bewahrest du in Griechenland den Ruhm der Vorzeit, und von Trefflichen erzeugt bist du, o Fürst, nicht schlechter als dein Vater war. So schaut man wenige, denn es wird in großer Zahl oft einer kaum gefunden, der den Eltern gleicht. Der Chor. Stets hat das Land des C-Korps Unglückseligen, die rechtlos unterlagen, sich hülfreich erzeigt. Drum trug es tausend Leiden für die Freunde schon vormals, und jetzt, ich seh es, naht ein neuer Kampf. Demophon zu Iolaos. Du sprachest wohl, und also, hoff ich, werden, Greis, auch die sich zeigen, auf den Chor deutend, alter Wohltat eingedenk. Ich rufe jetzt die Bürger zur Versammlung und rüste, dass wir wacker das Argiverheer empfangen. Ungeahnt wohl überfiel es uns, denn alles eilt in Argos schnell zur Hülfe herbei. Drum send ich zu den Feinden erst Kundschafter ab und opfre mit den Sehern. Du geh zum Palast mit diesen Knaben von Kronions Heiligtum. Wiewohl ich fern bin, dennoch werden andere für dich besorgt sein. Also geh ins Haus, o Greis. Iolaos, ich weiche nicht vom Altar, nein, hier sitzen wir als Schutzbedürftige, harrend eurer Wiederkehr. Hast aber du in dieser Schlacht schön obgesiegt, dann gehen wir froh ein. Neben uns im Männerstreit stehen nicht geringere Götter als die Argos ehrt. Here beschützet deine Feinde, Zeus Gemahl, uns aber Pallas, und es wird ersprießlich sein, hoff ich, dass bessere Götter uns verteidigen, denn überwinden lässt sich Athena nicht. Demophon geht ab. Der Chor. Strophe. Ob du geprahlt, achten darob andere deiner mehr nicht. Fremder vom Reich Mykene, groß sprechend, erfüllst du nie mir das Gemüt mit Schrecken. Das sei ferne dem großen, dem schön flurigen Land Athenas. Du rasest und Argos Herrscher, den gebar Nikippe. Gegenstrophe. Her in ein Reich kamest du, Mann, mächtig wie dein Mykene, flüchtige, diesem Altar und den Männern Athens vertrauend, mit Gewalt ein Fremdling fortzureißen. Den Königen botst du trotz und das Recht verwarfst du. O schaut man solches, treibt nicht die Gemüter Wahnsinn? Schlussstrophe. Frieden ist es, was ich begehr, aber du, blödsinniger Fürst, wenn du unserer Stadt nahst, wirst du nicht, was du meinst, erlangen. Nicht du ja allein verstehst Lanz und Ehrenschild zu führen, drum nicht, o du Kriegentbrannter, erschüttere mit dem Speer mir die dankbegierge Stadt. Nein, zähme des Herzens Ingrim. Demophon kommt zurück. Iolaos, der Chor. Iolaos, o Sohn, was sagt der ernste Blick, mit dem du nahst? Was willst du von den Feinden uns verkündigen? Verziehen sie oder sind sie da? Was hörtest du? Das Wort des Herolds konnte dich nicht hintergehen. Kriegsglück verleihen die Götter dem Mykenier. Ich weiß es wohl, und leicht zürnt er jetzo nicht der Stadt des C-Korps. Aber Zeus lebt und bestraft allstets der Menschen ungezähmten Übermut. Demophon. Mykenes Heer naht und Eurystheus, der es führt. Ich hab ihn selbst gesehen, denn es muß ein Mann, der sich die Feldherrnkunst erlernt zu haben rühmt, nicht durch der Boten Auge nur den Feind erspähn. In Attikas Gefilde führt er seine Schar noch nicht. Er hat auf einer Berghöhe forschend sich gelagert, und zu überdenken scheint er dies, wie er nun weiter seine Krieger in das Land führ und an einem sichern Ort befestige. Was hier zu tun war, ordnet ich schon alles wohl. Die Stadt ist in den Waffen, und den himmlischen stehen an den Tempeln Opfertiere schon bereit, Flucht bringend unsern Feinden und den Bürgern Heil. Auch weiten schon die Priester feierlich Athen, und ich, versammelnd die Propheten dieser Stadt, erforscht, ob offenbare, ob verborgene Sprüch aus der Vorwelt Rettung uns ankündigen. Da lauten sehr verschieden zwar die mancherlei Aussprüche, doch eins deuten sie gesamt mir an. Ich soll der Totengöttin eine blühende Jungfrau zum Opfer bringen von erhabnem Stamm. Ich nun bin zwar, das siehest du, Greis, liebevoll euch zugetan, doch meine Tochter töt ich nie und werd auch nie von einem Bürger mit Gewalt das fordern. Billig aber rast wohl keiner so, dass er dahin geb ungerührt das Teuerste. Auch siehst du rings schon häufige Versammlungen, und mancher nennt es wohl gerecht, den Fremdlingen hilfreich zu sein. Doch Torheit deucht den übrigen, was ich beschlossen, und veracht ich jenen Spruch, dann rüstet zu dem Kriege sich umsonst die Stadt. Dies überdenk drum, Alter, und ersinne Rat, euch selber zu erretten, und dies Freundesland, mich aber von der Bürger Argwohn zu befreien, denn nicht ist meine Herrschaft nach Barbarenart, nur wenn ich Recht selbst übe, widerfährt mir Recht. Der Chor. Fürwahr, ob willig unsere Stadt Fremdlinge stets in ihren Schutz nahm, rettend, hier verbeut's ein Gott. Iolaos, o Kinder, zu vergleichen sind wir Schiffenden, die, kaum entflohn der Stürme wütender Gewalt, das Land ins Auge fassen, doch urplötzlich treibt des Windes Hauch sie wieder in den Ozean, so werden wir auch wiederum verstoßen, da wir schon dem Ufer nahten als Errettete. Ach, warum schmeicheltest du mir, unglückliche Hoffnung, und lässest itzo mich trostlos zurück? Verzeihlich ist es diesem König, dass er nicht der Bürger Jungfrauen morden will. Die Götter auch lob ich, die solches Schicksal über mich verhängt. Und unvergesslich, Bürger, ist mir eure Huld. Für euch, ihr Kinder, weiß ich jetzt nur keinen Rat, wohin uns wenden, welcher Gott bleibt unbegrenzt, und welchen Schutzort suchten wir auf Erden nicht. Wir sind verloren, Kinder, uns verstößt Athen, und mich zwar, wenn ich sterben soll, bekümmert's nicht, es müsste denn mein Tod die Widersacher freuen. Euch aber klag ich, Kinder, euch bejammer ich, und eures Vaters alternde Gebärerin. Was lebst du noch, Alkmene, du Unselige, und ich, was hab ich, Armer, so fruchtlos gekämpft? So mußt es sein, daß in des Feindes Hand ihr fielt und euer Leben schimpflich endigtet. Doch weißt du, König, was du noch zu tun vermagst? Nicht alle Hoffnung gutes Ausgangs schwindet mir. Gib mich dahin für diese, auf die Kinder deutend, den Mykeniern, und meide sie errettend die Gefahr des Kriegs. Mir muß nicht mehr das Leben wert sein, fahr es hin. Auch wäre nichts erwünschter Argos Könige als mich, Herakles Waffenfreund, beschimpft zu sehen, denn töricht ist er. Darum wünschet lieber Streit ein Weiser sich mit Weisen als mit rohem Sinn, denn Achtung schenkt ein Weiser auch Unglücklichen. Der Chor. O Alter, noch beschuldge nicht die Stadt Athen, vielleicht ersprießlich, aber auch ein böser Ruhm, wer ihren Bürgern immerdar Gastfreunds verrat. Demophon. Großmütig Greis, verlangst du das Unmögliche, nicht dein begehrend naht Eurystheus mit dem Heer. Denn was gewinnt der König, wenn ein alter Mann mehr stirbt? Nein, diese Kinder wünscht er tot zu sehen. Furchtbar sind Widersachern stets aufsprossende Heroensöhne, die des Unrechts eingedenk den Vater rächen. Das zu hindern strebet er. Drum, wenn du uns heilsamen Rat aussinnen magst, o Greis, so eile, da ich selbst hier nichts vermag, zurückgeschreckt durch die Orakelsprüche. Makaria, aus dem Tempel kommend, ihr Bürger, nennt es Frechheit nicht, dass ich herausgegangen, dies vor allem wendet ab von mir, denn Schweigen ziert die Frauen und Bescheidenheit am schönsten und im Hause still zu harren stets. Da aber ich dein Klagen hört, Iolaos, kam ich von meinen Schwestern zwar nicht hergesandt, doch möcht ich gern euch helfen, denn sehr kümmert mich das Schicksal meiner Brüder. Und meinetwegen selbst auch will ich forschen, ob zu dem Erlittenen ein neues Leid kam, welches so dein Herz betrübt. Iolaos, o Kind, an diesem Tage nicht erst lob ich dich zumeist vom ganzen heraklidischen Geschlecht. Sieh, da dein Haus sich wieder zu erheben schien, sinkt es aufs Neu in rettungsloses Weh zurück. Denn die Orakelsänger, sagt er, wollen nicht Stier oder Kalb, nein, eine Jungfrau heißen sie aufopfern, die von edlem Stamm entsprossen sei. Das nur errett uns und die Stadt vom Untergang, so sind wir nun in Sorgen, denn sein Eigenkind will er nicht opfern, oder eine Bürgerin, und sagt es zwar nicht deutlich aus, doch meint er, wenn keine Abwehr hemme solch ein Missgeschick, müß ich mit euch fortziehen in ein ander Land, damit er retten möge seine Vaterstadt. Makaria. Dies also wird Errettung aus der Not verleihen? Iolaos, nur dies, wiewohl wir glücklich sind im Übrigen. Makaria, so zittere du nicht vorder dem Argeierspeer, denn ich bin selber, Ehemanns geboten Greis, bereit, zu dem Sühnopfer in den Tod zu gehen. Was könnt auch uns entschuldigen, wenn eine Stadt um unsertwillen tödliche Gefahr besteht, wir aber selbst, die andern Müh aufbürdeten, nun wir sie retten mögen, feig das Sterben scheun, nicht also, und es wäre traun auch lachenswert, wenn wir um Schutz anfleheten die Unsterblichen, und doch die Kinder jenes, der uns hat erzeugt, mutlos erschienen. Wo geziemt das Wackeren? Schöner ist es wohl, wenn diese Stadt, geschehe es nie, bezwungen wird, zu fallen in der Feinde Hand und schrecklich duldend eines edlen Vaters Kind, dann doch hinabzufahren in das Schattenreich, und ob ich auch entflohen wieder irrt umher, wie schimpflich wär es, redete man so zu mir. Was kommt ihr flehend mit den Zweigen in der Hand, ihr Lebenslustigen? Weichet aus dem Land hinweg, denn so Verzagten werden wir nicht Schutz verleihen. Auch mag ich nie, wenn diese mir gestorben sind und ich errettet, vorderhin glückselig sein. Wohl manche zwar verrieten ihre Freunde so, doch wer begehrt ein hülflos Mädchen zum Gemahl? Wer wird sich Kinder wünschen von Makaria? Drum wähl ich lieber sterben als unwürdige Schickungen. Einer andern ständ es besser an vielleicht, die nicht erhabnen Stammes ist wie ich. Führt mich, wo Tod erdulden möge dieser Leib, begrenzt mich weit den Göttern mich, wenn's euch gefällt. Dann sieget schön, denn dieses Leben beut sich da freiwillig und nicht sträubend, nein, ich sag es laut, froh sterb ich für die Brüder und für mich dahin, nicht lebenssüchtig, denn es zeigt also sicher der schönste Weg mir, rühmlich in den Tod zu gehen. Der Chor. Ach, ach, was sag ich, dieser Jungfrau großes Wort vernehmend, die für ihre Brüder sterben will, wer spräche großmutsvoller, als sie redete, wer von den Menschen wagte so erhabne Tat? Iolaos, o Kind, nicht andern Ursprung hat dein teures Haupt, nein, von Herakles stammst du, göttlichen Gemütsabspross. Ich darf der Worte, die du redetest, mich nimmer schämen, dein Geschick betraur ich nur, drum höre, was gerechter ist, Makaria. All deine Schwestern rufe vom Altar herbei, und die das Los trifft, sterbe sie für ihr Geschlecht. Du aber stirbst unbillig, da dein nichts begehrt. Makaria, nicht will ich sterben durch des Zufalls Fügungen, reizlos sind solche Taten. Sprich nicht also, Greis, nein, wenn ihr mich annehmet und nicht mutigen Entschluss verschmähen wollt, geb ich für der Brüder Heil freiwillig hin mein Leben, doch gezwungen nicht. Iolaos, ach, die Red ist noch erhabner als dein erstes Wort. Dies auch war wacker, aber, Kind, du übertriffst Großtat, durch ein größer Wort dein Wort. Dennoch gebiet ich nimmer, Kind, noch wär ich dir zu sterben, aber Segen bringt es deinem Stamm. Makaria, weiß ist die Mahnung, zittre nicht, entheilige durch mich zu werden, denn ich sterbe frei dahin, dies aber, Greis, gewähre mir, von deiner Hand zu sterben, und verhülle sorgsam meinen Leib, denn Grausentod zu dulden, schreit ich nun dahin, wenn der, des ich mich rühme, mein Erzeuger war. Iolaos, ich kann nicht anschauen deinen Tod, Makaria. Makaria, erbittest denn von diesem, das in weiblichen und nicht in Männerarmen dieser Geist verhaucht. Demophon, das wird geschehn, unglückliche Jungfrau. Es wär auch mir ja schimpflich, würdest du nicht schön geschmückt für vieles andere und für die Großherzigkeit und Liebe des Gerechten, die unseligste von allen Weibern, aber schaut mein Aug in dir. Wohlan, hast du den Brüdern noch und diesem Greis, auf die Herakliden und Iolaos deutend, etwas zu sagen? Rede, Kind, dein letztes Wort. Makaria, o lebe wohl, Greis, lebe wohl, und lehre mir so sein wie du, die Knaben, weiß in allem sein gleich dir, denn dieses genüget und mehr braucht es nicht, streb aber sie zu retten und nicht such den Tod. Dein Haus sind wir von deinen Händen aufgenährt. Du siehst ja mich, mein bräutlich Alter, auch Anitz, hingeben für der Brüder Wohlfahrt in den Tod. Ihr aber, die ihr eure Schwester rings umsteht, glückselig seid mir, und es wehrt euch das zuteil, weswegen Bluttod dieses Herz bald brechen wird. Den Greis verehrt und die im Heiligtume sitzt, Alkmenen eures Vaters greise Mutter ehrt und diese Gastfreund, endet aber eure Not und lassen euch heimkehren die Unsterblichen, dann denkt, wie ihr bestatten müsst die Retterin. Aufs Herrlichste geziemt es, denn auch ich verzog zu eurem Heil nicht, sondern starb für mein Geschlecht. Das ist für Kinder und der Jugend Blütezeit, dann lohn mir, wenn der Erde Schoß etwas gewährt. Doch schwinde nur dort alles, denn soll menschenlos auch drunten Gram sein, ihr dem Tod geborenen, wohin sollt ihr euch wenden? Glaubt man doch den Tod, das mächtigste Heilmittel alles Missgeschicks. Iolaos, o du, die schön vorleuchtet durch Großherzigkeit, du bist von allen Frauen die ehrwürdigste und wirst uns viel im Leben und im Tode sein. Leb wohl, dass kein unglücklich Wort die Göttin reizt, der du dahingabst, deinen Leib, Demeters Kind. Makaria geht. O Kinder, ich erliege, meine Glieder löst der Gram. Ergreift und lasset hier auf diesen Sitz mich nieder, hüllend meinen Leib in das Gewand, denn mich erfreut nicht solche Schickung. Zwar dahin war euer Leben, wurde nicht der Spruch erfüllt und größeres Weh kam, doch auch dies ist trauervoll. Er sitzt kummervoll in seinen Mantel verhüllt. Der Chor. Glücklich ist niemand ohne die Himmlischen und kein Sterblicher ohne sie elend, nicht auch in endloser Seligkeit, bald dahin je ein Geschlecht. Es verfolget andere anderes Schicksal. Jenen Erhabenen stürzt es hernieder und in Glückseligkeit wandelt es Irrsal. Doch dem Verhängnis entfliehen ist verwehrt, nicht Weisheit verjaget es. Fruchtlose Mühen hat stets der verwegne Bekämpfer. Irre dich drum nicht, tun der Unsterblichen und in unmäßigem Grame vergeh nicht. Rühmlichen Tod ja erkor die Unselige, welche für Land und Brüder sich hingab. Herrlich empfahn wird sie die Erinnerung später Jahrhunderte. Tugend geht durch Sorgen den Weg hin, würdig des Vaters ist, würdig des Heldengeschlechtes, Makaria, ehrest du Wackerer, hinsterben, auch uns ist es heilig.